»Du verstehst nicht«, sagte Greg Stilson mit einer Stimme vollkommener, vernünftiger Geduld zu dem Bengel, der im Raum auf der Rückseite des Polizeireviers von Ridgeway saß. Der Bengel hatte kein Hemd an und saß zurückgelehnt auf einem gepolsterten Klappstuhl und trank eine Flasche Pepsi. Er lächelte Greg Stilson aufreizend an und verstand nicht, dass Greg Stilson sich allenfalls zweimal wiederholte, verstand nur, dass sich ein erstklassiges Arschloch im Raum aufhielt, aber er verstand nicht, wer das war. Das Verständnis würde ihm eingebläut werden müssen, notfalls mit Gewalt. Es war ein warmer, sonniger Vormittag Ende August, in den Bäumen sangen Vögel, und Greg spürte, dass er seinem Schicksal näher denn je war. Deshalb würde er mit diesem erstklassigen Arschloch hier sehr behutsam umgehen. Das war kein langmähniger Rocker mit krummen Beinen, das war ein College-Absolvent, sein Haar war mittellang, sah aber ordentlich aus, und er war George Harveys Neffe. Nicht, dass sich George viel aus ihm machte. George hatte 1945 in Deutschland gekämpft, und für diese langhaarigen Kerle hatte er nur zwei Worte, und diese beiden Worte lauteten bestimmt nicht »Happy Birthday«. Aber immerhin, er war ein Blutsverwandter, und George war ein Mann, mit dem im Stadtrat zu rechnen war. »Sehen Sie zu, was Sie mit ihm machen können«, hatte George zu Greg gesagt, als Greg ihn informierte, dass Chief Wiggins den Jungen seiner Schwester festgenommen hatte. Aber sein Blick hatte deutlich gesagt, »Tun Sie ihm nicht weh, er ist mit mir verwandt.« Der Bengel sah Greg mit lässiger Verachtung an. »Ich verstehe«, sagte er, »Ihr Deputy-Tölpel habt mir mein Hemd weggenommen und ich will's wieder haben. Und Sie sollten auch was verstehen. Wenn ich mein Hemd nicht zurückbekomme, dann hetze ich Ihnen die American Civil Liberties Union auf Ihren Stiernacken.« Greg stand auf, ging zu einem stahlgrauen Aktenschrank gegenüber der Sodamaschine, holte seinen Schlüsselring heraus, wählte einen Schlüssel aus und öffnete den Schrank. Er nahm ein rotes T-Shirt von einem Stapel Unfall- und Verkehrsmeldungen. Er breitete es aus, dass die aufgedruckte Schrift gut zu sehen war. »Baby, let's fuck!« »Du hast das hier getragen«, sagte Greg mit derselben freundlichen Stimme, »auf der Straße.« Der Bengel wippte mit dem Stuhl hin und her und trank noch einen Schluck Pepsi. Das aufreizende kleine Lächeln, fast ein höhnisches Grinsen, veränderte sich nicht. »Das stimmt«, sagte er, »und ich möchte es zurückhaben. Es gehört mir.« Greg bekam Kopfschmerzen. Dieser Klugscheißer begriff nicht, wie leicht es sein würde. Das Zimmer war schalldicht, und es hatte schon Zeiten gegeben, da hatten die schalldichten Wände Schreie unterdrückt. Nein, er begriff immer noch nicht. Er verstand nicht. »Aber halt die Hand drauf, nicht über Bord gehen, kipp den Apfelkarren nicht um.« Leicht zu denken, üblicherweise auch leicht zu tun, aber manchmal ging sein Temperament mit ihm durch. Greg griff in die Tasche und holte sein Bic-Feuerzeug heraus. »Sie sagen Ihrem Gestapo-Chef und meinem Faschisten-Onkel das Paragraph 1...« Er machte eine Pause und riss die Augen ein wenig auf. »Was machen Sie? Hey! Hey!« Ohne auf ihn zu achten und äußerlich ruhig, ließ Greg das Feuerzeug aufschnappen und zündete das T-Shirt des Bengels an. Es brannte sogar ziemlich gut. Die Stuhlbeine prallten polternd auf den Boden, der Bengel sprang Greg an, die Pepsi-Flasche immer noch in der Hand. Das selbstgefällige Grinsen war verschwunden und einem Ausdruck von Schock und Überraschung gewichen, dem Ausdruck eines verwöhnten Bengels, der schon allzu lange seinen Willen durchgesetzt hatte. »Den hat nie jemand Bengel genannt«, dachte Greg, und seine Kopfschmerzen wurden schlimmer. Oh, er würde vorsichtig sein müssen. »Geben Sie her!« schrie der Bengel. Greg hielt das Hemd zwischen zwei Fingern am Kragen, um es sofort fallen lassen zu können, wenn es heiß wurde. »Geben Sie her, Sie Arschloch, das ist meins, das ist...« Greg legte dem Bengel die Hand auf die nackte Brust und stieß so fest er konnte zu, und das war sehr fest. Der Junge wurde quer durch den Raum geschleudert und sein Zorn löste sich in totalen Schock auf, und endlich in das, was Greg sehen wollte, Angst. Er ließ das Hemd auf den Fliesenboden fallen, hob die Pepsi-Flasche des Bengels auf und goss den restlichen Inhalt auf das qualmende T-Shirt. Es zischte unheilvoll. Der Bengel stand langsam wieder auf und presste den Rücken gegen die Wand. Greg sah ihm in die Augen. Die Augen des Bengels waren braun und sehr, sehr groß. »Wir werden schon noch zu einem gegenseitigen Verständnis kommen«, sagte Greg, und es kam ihm vor, als hörte er seine Worte wie aus weiter Ferne, von jenseits der pochenden Kopfschmerzen. »Wir werden hier in diesem Hinterzimmer ein kleines Seminar darüber abhalten, wer hier das Arschloch ist. Hast du kapiert? Wir werden gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Tut ihr College-Birschchen das nicht immer, Schlussfolgerungen ziehen?« Der Junge zog abgehackt die Luft ein, er befeuchtete die Lippen, schien etwas sagen zu wollen und schrie plötzlich, »Hilfe!« »Ja, du brauchst Hilfe, das stimmt«, sagte Greg, »und ich werde dir ein bisschen geben.« »Sie sind verrückt«, sagte George Harveys Neffe, dann schrie er noch einmal, lauter, »Hilfe!« »Mag schon sein«, sagte Greg, »sicher. Aber vor allem müssen wir herausfinden, wer hier das erstklassige Arschloch ist, Sonny. Verstehst du, was ich meine?« Er sah auf die Pepsi-Flasche in seiner Hand hinab und plötzlich schlug er sie heftig gegen die Kante des Stahlschranks. Sie zersplitterte, und als der Bengel die Scherben auf dem Boden und den scharfkantigen Flaschenhals in Gregs Hand sah, der in seine Richtung zeigte, schrie er. Der Zwickel seiner Jeans, beinahe weiß verblasst, verdunkelte sich plötzlich, sein Gesicht nahm die Farbe von altem Pergament an, und als Greg langsam auf ihn zukam, wobei Glassplitter unter den Schuhen seiner schweren Stiefel knirschten, die er Sommer wie Winter anhatte, duckte er sich gegen die Wand. »Wenn ich auf die Straße gehe, trage ich ein weißes Hemd«, sagte Greg, er grinste und zeigte weiße Zähne. »Manchmal eine Krawatte. Aber wenn du auf die Straße gehst, trägst du einen Fetzen mit einer schmutzigen Aufschrift. Wer ist also hier das Arschloch, Bürschchen?« George Harveys Neffe winselte etwas, der Blick aus seinen vorquellenden Augen war starr und auf den zackigen Flaschenhals in Gregs Hand gerichtet. »Ich stehe hier trocken da«, sagte Greg und kam noch etwas näher heran. »Und dir läuft die Pisse an beiden Beinen hinab in die Schuhe. Wer ist also das Arschloch?« Er stieß leicht mit dem scharfkantigen Flaschenhals nach dem nackten Bauch des Jungen. George Harveys Neffe begann zu weinen. »Das war der Typ junger Leute, die das Land kaputt machten«, dachte Greg. Das sonore Heulen der Wut summte und kreiste in seinem Kopf. Stinkende, gelbe, feige, flennende Arschlöcher wie er. »Tun Sie ihm nicht weh. Kipp den Apfelkarren nicht um.« »Ich höre mich wie ein menschliches Wesen an«, sagte Greg. »Du aber hörst dich an wie ein Schwein im Miststall, Junge. Wer ist also das Arschloch?« Wieder stieß er mit dem Flaschenhals zu, eine der scharfen Zacken ritzte die Haut unter der Brustwarze des Jungen und ein winziges Blutströpfchen quoll heraus. Der Bengel heulte. »Ich rede mit dir«, sagte Greg. »Antworte gefälligst, wie du einem deiner Professoren antworten würdest. Wer ist also das Arschloch?« Der Junge schniefte, gab aber keinen zusammenhängenden Laut von sich. »Antworte, wenn du dieses Examen bestehen willst«, sagte Greg, »sonst schlitz ich dir den Bauch auf, bis deine Eingeweide auf den Fußboden fallen, Bürschchen.« Und in diesem Augenblick meinte er das ernst. Er konnte diesen kleinen Blutstropfen nicht direkt ansehen. Wenn er das täte, würde es ihn zum Wahnwitz treiben, George Harveys Neffe oder nicht. »Wer ist das Arschloch?« »Ich«, sagte der Bengel und begann zu schluchzen wie ein kleines Kind, das sich vor dem schwarzen Mann fürchtet, dem Schreckgespenst, das zu nächtlicher Stunde hinter der Schranktür lauert. Greg lächelte, sein Kopfschmerz flammte auf und explodierte. Das ist schon ganz gut, weißt du? Für den Anfang. Aber noch längst nicht gut genug. Ich möchte, dass du sagst, ich bin ein Arschloch. »Ich bin ein Arschloch«, sagte der Bengel immer noch schluchzend. Rotz floss ihm aus der Nase und hing herunter. Er wischte ihn mit dem Handrücken ab. »Ich möchte, dass du sagst, ich bin ein erstklassiges Arschloch.« »Hey, ich bin ein erstklassiges Arschloch.« »So, jetzt brauchst du nur noch eins zu sagen, dann sind wir vielleicht fertig. Du sagst, vielen Dank, dass Sie dieses schmutzige Hemd verbrannt haben, Bürgermeister Stilson.« Der Bengel war jetzt eifrig, der Bengel sah jetzt klar. »Danke, dass Sie dieses schmutzige Hemd verbrannt haben.« Mit einer blitzartigen Bewegung zog Greg einen Zacken der Flasche von links nach rechts über den weichen Bauch des Bengels, wobei er einen blutigen Streifen zog. Er ritzte die Haut kaum an, aber der Bengel schrie, als wären alle Teufel der Hölle hinter ihm her. »Du hast vergessen, Bürgermeister Stilson zu sagen«, sagte Greg. Er verspürte noch einmal diesen jähen Kopfschmerz zwischen den Augen, dann nichts mehr. Er sah den abgebrochenen Flaschenhals in seiner Hand dümmlich an und konnte sich kaum noch daran erinnern, wie er dazu gekommen war. Dumme, verdammte Sache. Jetzt hätte er beinahe alles weggeworfen wegen eines rotznäsigen Bengels. »Bürgermeister Stilson«, kreischte der Junge. Sein Entsetzen war perfekt und vollkommen. »Bürgermeister Stilson, Bürgermeister Stilson, Bürgermeister...« »So ist's gut«, sagte Greg. »Stilson, Bürgermeister Stilson, Bürgermeister...« Greg versetzte ihm eine heftige Ohrfeige, und der Junge schlug mit dem Kopf an die Wand. Er verstummte, seine Augen waren weit aufgerissen und ausdruckslos. Greg trat sehr dicht an ihn heran, er streckte die Hände aus, er schloss die Hände um die Ohren des Jungen, er zog das Gesicht des Jungen so nahe heran, dass sich ihre Nasen berührten, ihre Augen waren nur einen Zentimeter voneinander entfernt. »Hör zu. Dein Onkel gehört zu den Mächtigen in dieser Stadt«, sagte er leise und hielt die Ohren des Bengels wie Henkel. Die Augen des Bengels waren groß und braun und tränenfeucht. »Ich bin auch ein Mächtiger. Jedenfalls werde ich es. Aber ich bin kein George Harvey. Er wurde hier geboren, ist hier aufgewachsen, alles. Und wenn du deinem Onkel erzählst, was hier vorgefallen ist, dann kommt er vielleicht auf die Idee, mich hier in Ridgway fertig zu machen.« Die Lippen des Jungen zuckten in einem beinahe lautlosen Blubbern. Greg schüttelte den Kopf des Bengels langsam an den Ohren vor und zurück und ließ ihre Nasenspitzen zusammenstoßen. »Vielleicht auch nicht. Er war verdammt wütend wegen dieses T-Shirts. Aber es könnte sein. Blutsbande sind starke Bande. Also denk darüber nach, mein Sohn. Wenn du deinem Onkel erzählst, was sich hier abgespielt hat, und wenn dein Onkel mich fertig macht, dann würde ich wahrscheinlich zu dir kommen und dich umbringen. Glaubst du mir das?« »Ja«, flüsterte der Bengel. Seine Wangen waren nass und glitzerten. »Ja, Sir, Bürgermeister Stilson.« »Ja, Sir, Bürgermeister Stilson.« Greg ließ die Ohren los. »Ja«, sagte er, »ich würde dich umbringen. Aber vorher würde ich auch noch jemandem erzählen, wie du dich hier bepisst hast, wie du geheult hast und wie dir der Rotz aus der Nase gelaufen ist.« Er drehte sich um, als könnte er den Gestank des Jungen nicht länger ertragen und ging wieder zu dem Aktenschrank hinüber. Er nahm eine Dose Heftpflaster aus einem der Fächer und warf sie dem Jungen zu, der zurückzuckte und sie fallen ließ. Er bückte sich schleunigst, um sie aufzuheben, als könnte Stilson ihn wieder angreifen, weil er sie nicht gefangen hatte. Greg deutete mit dem Finger. »Dort ist das Badezimmer. Wasch dich. Ich werde dir ein Ridgway Pearl-Sweatshirt überlassen. Ich will es mit der Post zurück, sauber, ohne Blutflecke. Verstanden?« »Ja«, flüsterte der Bengel. »Sir«, schrie Stilson ihn an, »Sir, Sir, Sir, kannst du dir das nicht merken?« »Sir«, stöhnte der Junge, »ja, Sir, ja, Sir.« »Sie bringen euch Kinder nicht umsonst Respekt bei«, sagte Greg, »nicht umsonst!« Seine Kopfschmerzen versuchten zurückzukommen. Er holte ein paar Mal tief Luft und unterdrückte sie, aber sein Bauch fühlte sich elend. »Okay, das war's. Ich möchte dir noch einen guten Rat geben. Mach nicht den Fehler, in diesem Herbst oder wann immer zu deinem verdammten College zurückzukehren und dann zu denken, dass dies hier nicht so war, wie du denkst. Mach dir bezüglich Greg Stilson nichts vor. Man vergisst es am besten, Junge. Du, ich und George. Denk darüber nach, bis du zu der Überzeugung kommst, dass es der größte Fehler deines Lebens wäre, die Sache wieder aufzurollen. Vielleicht der letzte.« Damit ging Greg und warf dem Jungen einen letzten verächtlichen Blick zu, wie er so dastand, Brust und Bauch mit wenig Blut beschmiert, die Augen aufgerissen, die Lippen zitternd. Er sah wie ein zu groß geratener Zehnjähriger aus, der beim Pfadfinderwettbewerb verloren hat. Greg wettete im Geist mit sich selbst, dass er von diesem Bengel niemals wieder etwas sehen oder hören würde, und das war eine Wette, die er gewann. Noch in derselben Woche, wenige Tage später, kam George Harvey im Friseursalon vorbei, wo Greg sich rasieren ließ, und bedankte sich bei ihm, weil er seinen Neffen ein bisschen Vernunft beigebracht hatte. »Sie verstehen sehr gut, mit diesen jungen Burschen umzugehen, Greg«, sagte er. »Ich weiß nicht, die scheinen Sie zu respektieren.« Greg Stilson sagte ihm, dass es nicht der Rede wert war. Während Greg Stilson in New Hampshire ein Hemd mit obszöner Aufschrift verbrannte, saßen Walt und Sarah Hazlitt in Bangor, Maine beim späten Frühstück. Walt las die Zeitung. Plötzlich stellte er seine Kaffeetasse klirrend hin und sagte, »Ah, hier steht was über deinen alten Freund, Sarah.« Sarah fütterte Danny. Sie war noch im Bademantel, ihr Haar war zerzaust und sie hatte die Augen erst zu einem Viertel offen. 80% ihres Verstandes schliefen noch. Gestern Abend war eine Party gewesen, der Ehrengast war Harrison Fisher gewesen, der den 3. Kongressdistrikt von New Hampshire repräsentierte, seit Dinosaurier über die Erde gewandelt waren und der für die Wiederwahl im nächsten Jahr der sicherste Kandidat war. Für Sarah und Walt war es Politik gewesen, zu dieser Party zu gehen, Politik. Ein Wort, das Walt in letzter Zeit sehr häufig benutzte. Er hatte viel mehr getrunken als sie, aber er war an diesem Morgen angezogen und offensichtlich frisch und munter, während sie sich noch immer fühlte, als wäre sie in einem Abfallhaufen begraben. »Blau«, sagte Danny und spie einen Mund voll Obstsalat aus. »Das ist aber nicht sehr nett«, sagte Sarah zu Danny, zu Walt. »Sprichst du von Johnny Smith?« »Dem wahren und einzigen.« Sie stand auf und ging um den Tisch herum zu Walt. »Ist doch alles in Ordnung mit ihm, oder?« »Wie sich das hier anhört, fühlt er sich wohl und schlägt über die Stränge«, sagte Walt trocken. Sie hatte eine verschwommene Ahnung, es könnte etwas damit zu tun haben, was ihr widerfahren war, als sie Johnny besucht hatte, aber die Größe der Schlagzeile schockierte sie. Erwachter Koma-Patient demonstriert bei dramatischer Pressekonferenz übersinnliche Fähigkeiten. Als Verfasser der Story zeichnete David Bright. Das Foto zeigte Johnny, der immer noch mager und im gnadenlosen Blitzlicht bemitleidenswert verwirrt aussah, wie er über einem gestürzten Mann stand, der in der Unterschrift als Roger Dussault identifiziert wurde. Reporter für eine Zeitung in Lewiston. Reporter verliert nach Enthüllung das Bewusstsein, lautete die Unterschrift. Sarah ließ sich auf den Stuhl neben Walt sinken und begann den Artikel zu lesen. Das gefiel Danny ganz und gar nicht. Er fing an, auf das Tablett seines Babystuhls zu schlagen, damit er sein Frühstücksei bekam. »Ich glaube, du wirst gerufen«, sagte Walt. »Würdest du ihn füttern, Liebster? Bei dir ist er sowieso besser.« Fortsetzung Seite 9, Spalte 3. Sie schlug Seite 9 der Zeitung auf. »Na, Schmeichelei bringt einen überall hin«, sagte Walt gutmütig. Er zog seinen Trenchcoat aus und ihre Schürze an. »Hier kommt es, Großer«, sagte er und begann, Danny mit seinem Ei zu füttern. Als sie den Artikel fertig hatte, las Sarah ihn noch einmal. Ihr Blick wurde immer wieder von dem Bild von Johnnys verwirrtem, entsetztem Gesicht angezogen. Die Leute, die sich um den ohnmächtigen Dussault drängten, sahen Johnny mit etwas an, das Furcht gleichkam. Dafür hatte sie Verständnis. Sie erinnerte sich, wie sie ihn geküsst hatte, an den seltsam abwesenden Ausdruck, den sein Gesicht angenommen hatte, und als er ihr gesagt hatte, wo sie den verlorenen Ehering finden konnte, hatte sie auch Angst gehabt. »Aber Sarah, das, wovor du Angst hattest, war doch etwas ganz anderes, nicht?« »Nur noch ein wenig, großer Junge«, sagte Walt wie aus 1000 Meilen Entfernung. Sarah sah die beiden an, die in einem Strahl stauberfüllten Sonnenlicht saßen, ihre Schürze flatterte zwischen Walts Beinen, und plötzlich hatte sie wieder Angst. Sie sah den Ring auf den Grund der Toilettenschüssel sinken, wobei er sich immerzu drehte. Sie hörte das leise Klick, als er auf dem Boden ankam. Sie dachte an Halloween-Masken, dachte an den Jungen, der sagte, es war riesig, den Kerl bluten zu sehen. Sie dachte an gegebene und nie eingelöste Versprechen. Und ihr Blick wanderte wieder zu diesem schmalen Gesicht in der Zeitung, das mit so erschöpfter, verdrehter Überraschung zu ihr heraufsah. »Sowieso nur ein Trick«, sagte Walt und hing ihre Schürze auf. Er hatte Danny dazu gebracht, das Ei aufzuessen, jeden Krümel, und nun saugte ihr Sohn und Erbe zufrieden an einer Flasche Saft. »Hm?« Sarah sah auf, als er zu ihr trat. »Ich habe gesagt, für einen Mann, der sicher eine 500.000 Dollar Krankenhausrechnungen offen hat, ist das ein verdammt guter Trick.« »Wovon redest du? Was meinst du damit, Trick?« »Ist doch logisch«, sagte er, offenbar ohne etwas von ihrem Zorn mitzubekommen. »Mit einem Buch über den Unfall und das Koma könnte er 7, vielleicht 10.000 Dollar machen, aber wenn er mit übersinnlichen Fähigkeiten aus dem Koma erwacht, gibt es keine Grenze.« »Das ist eine verdammte Unterstellung«, sagte Sarah, und ihre Stimme klang dünn vor Wut. Er drehte sich zu ihr um, sein Gesichtsausdruck war zuerst überrascht, dann voller Verstehen. Dieser Ausdruck des Verstehens machte sie wütender denn je. Wenn sie für jedes Mal, wenn Walt glaubte, sie zu verstehen, einen Penny bekommen würde, könnten sie erster Klasse nach Jamaika fliegen. »Tut mir leid, dass ich das gesagt habe«, sagte er. »Johnny würde ebenso wenig lügen, wie der Papst es tun würde. Würde, weißt du?« Er lachte bellend, und in diesem Augenblick hätte Sarah ihm am liebsten seine Kaffeetasse ins Gesicht geschleudert. Stattdessen verschränkte sie die Hände unter der Tischplatte und presste sie fest zusammen. Danny sah seinen Vater an und brach in Gelächter aus. »Liebes«, sagte Walt, »ich habe nichts gegen ihn, ich habe nichts gegen das, was er tut. Ich respektiere ihn sogar dafür. Wenn dieser alte Tattergreis Fischer es in 15 Jahren im Repräsentantenhaus vom kleinen Anwalt zum Millionär bringen kann, dann sollte dieser Bursche auch das Recht haben, so viel Kapital wie möglich daraus zu schlagen, den übersinnlich Begabten zu spielen.« »Johnny lügt nicht«, wiederholte sie tonlos. »Es ist ein Trick für die Schwachkopfbrigade, die das wöchentliche Horoskop liest und dem Universe-Buchclub angehört«, sagte er fröhlich, »wenngleich ich zugeben will, dass ein wenig zweites Gesicht für die Entscheidung der Geschworenen in diesem verdammten Timmons-Fall gerade recht käme.« »Johnny Smith lügt nicht«, wiederholte sie und hörte ihn sagen, »er ist von deinem Finger gerutscht. Du hast sein Rasierzeug in eine dieser Seitentaschen gepackt und dabei ist er dir vom Finger gerutscht. Geh auf den Dachboden und sieh nach, Sarah. Du wirst sehen.« Aber das konnte sie Walt nicht sagen. Walt wusste nicht, dass sie Johnny besucht hatte. »Es ist nicht schlimm, dass du ihn besucht hast«, beschwichtigte ihr Verstand unbehaglich. »Nein«, aber wie würde er auf die Neuigkeit reagieren, dass sie ihren ersten Trauring in die Toilette geworfen und hinabgespült hatte? Wahrscheinlich könnte er den plötzlichen Anflug von Angst, der sie dazu bewogen hatte, nicht verstehen. dieselbe Angst, die sie jetzt in den Gesichtern auf dem in der Zeitung veröffentlichten Foto zu erkennen glaubte, und bis zu einem gewissen Grad auch in Johnnys Gesicht. Nein, das könnte Walt wahrscheinlich niemals verstehen. Immerhin beinhaltete es einen gewissen vulgären Symbolismus, seinen Trauring in die Toilette zu werfen und dann zu spülen. »Schon gut«, sagte Walt, »er lügt nicht. Aber ich glaube einfach nicht.« Sarah sagte leise, »sieh dir die Leute hinter ihm an, Walt. Sieh dir ihre Gesichter an. Sie glauben es.« Walt warf einen flüchtigen Blick auf sie. »Ja, sicher. So wie ein Kind an einen Zauberer glaubt, solange er einen Trick vorführt.« »Du hältst diesen Dussault für einen, wie nennt man sowas, einen Strohmann? In diesem Artikel steht, dass Johnny ihn nie zuvor gesehen hat.« »Nur so kann doch die Illusion funktionieren, Sarah«, sagte Walt geduldig. »Es nützt einem Zauberer nichts, ein Kaninchen aus dem Stall zu holen, nur aus einem Zylinder. Entweder hat Johnny Smith etwas gewusst, oder er muss eine verdammt gute Vermutung aufgrund von Dussauts Verhalten angestellt haben. Aber ich wiederhole, ich respektiere ihn dafür. Er hat eine Menge Aufmerksamkeit herausgeschlagen. Wenn es sich für ihn auszahlt, umso besser für ihn.« In diesem Moment hasste sie ihn, verabscheute ihn, diesen guten Mann, den sie geheiratet hatte. Hinter seiner Güte, seiner Ruhe, seinem milden Humor stand eigentlich gar nichts weiter Schreckliches, nur der offenbar tief in seiner Seele verwurzelte Glaube, dass jeder Mann es stets darauf anlegte, die Nummer eins zu sein, jeder auf seine eigene Weise. Heute früh hatte er Harrison Fisher einen alten Tattergreis genannt, letzte Nacht hatte er sich bei Fischers Geschichten über Greg Stilson, den kauzigen Bürgermeister irgendeiner Stadt, der angeblich verrückt genug sein sollte, zu versuchen, als Unabhängiger bei der nächsten Regierungswahl zu kandidieren, vor Lachen fast ausgeschüttet. Und die Doktrin, wir müssen das System von innen verändern, war übermächtig. Er war ein guter Mann, ein zuverlässiger Mann, er liebte sie und Danny, aber plötzlich schrie ihre Seele nach Johnny und nach den 5 gemeinsamen Jahren, die ihnen genommen worden waren, oder das gemeinsame Leben. Ein Kind mit dunkleren Haaren. »Geh jetzt, lieber Baby«, sagte sie leise, »sonst schlagen sie deinen Timmins in Ketten oder was auch immer.« »Sicher.« Er lächelte sie an, Plädoyer abgeschlossen, Verhandlung vertagt. »Na, sind wir noch Freunde?« »Noch Freunde.« Aber er wusste, wo der Ring war. Er wusste es. Walt küsste sie und legte dabei die rechte Hand leicht auf ihren Nacken. Er aß stets dasselbe zum Frühstück, er küsste sie immer auf dieselbe Weise, eines Tages würden sie nach Washington gehen und niemand besaß übersinnliche Fähigkeiten. 5 Minuten später war er fort, er stieß mit ihrem kleinen roten Ponto rückwärts auf die Pond Street, drückte wie üblich kurz auf die Hupe und fuhr davon. Sie blieb allein mit Danny zurück, der im Begriff war, sich selbst zu erwürgen, während er versuchte, sich aus dem Babystuhl zu winden. »Du packst das völlig falsch an, Dussel«, sagte Sarah, ging durch die Küche und klappte das Tablett zurück. »Blau«, sagte Danny, von der ganzen Sache abgestoßen. Speedy Tomato, ihre Hauskatze, schlurfte mit ihrem üblichen, hüftlastigen, halbstarken Gang in die Küche, und Danny griff leise kichernd nach ihr. Speedy legte die Ohren an und machte ein resigniertes Gesicht. Sarah lächelte ein wenig und räumte den Tisch ab. Trägheit. Ein ruhender Körper neigt dazu, ruhend zu bleiben, und sie war ruhig. Sie sollte Walts dunkle Seite vergessen, sie hatte ihre eigene. Sie hatte nicht einmal die Absicht, mehr zu tun, als Johnny eine Weihnachtskarte zu schreiben, so war es besser, sicherer, denn ein Körper in Bewegung neigt dazu, in Bewegung zu bleiben. Ihr Leben hier war gut. Sie hatte Dan überlebt, sie hatte Johnny überlebt, der ihr auf so ungerechte Weise weggenommen worden war, aber so vieles auf dieser Welt war ungerecht. Sie war durch ihre eigenen persönlichen Stromschnellen zu diesem ruhigen Wasser gelangt, und hier würde sie bleiben. Diese sonnige Küche war kein schlechter Ort. Es war am besten, Rummelplätze, Glücksräder und Johnny Smiths Gesicht zu vergessen. Während sie Wasser ins Spülbecken laufen ließ, um den Abwasch zu machen, schaltete sie das Radio ein und bekam den Anfang der Nachrichten mit. Bei der ersten Meldung erstarrte sie mit einem halbgespülten Teller in der Hand. Ihre Augen sahen erschrocken nachdenkend über ihren kleinen Garten. Johnnys Mutter hatte einen Schlaganfall gehabt, während sie einen Fernsehbericht über die Pressekonferenz ihres Sohnes gesehen hatte. Sie war heute Morgen gestorben, vor nicht einmal einer Stunde. Sarah trocknete die Hände ab, schaltete das Radio aus und wand Speedy Tomato aus Dannys Händen. Sie trug ihren Sohn ins Wohnzimmer und setzte ihn in den Laufstall. Danny protestierte mit lauten, aufgeregten Heultönen gegen diese Ungerechtigkeit, von denen sie allerdings keine Notiz nahm. Sie ging zum Telefon und rief im EMMC an. Eine Telefonistin, die es allem Anschein nach satt hatte, ständig immer wieder dieselbe Meldung zu wiederholen, sagte ihr, dass sich Johnny gestern Abend kurz vor Mitternacht aus dem Krankenhaus entfernt hatte. Sie legte den Hörer auf und setzte sich auf einen Stuhl. Danny heulte weiter in seinem Laufstall, Wasser lief in die Spüle. Nach einer Weile stand sie auf, ging in die Küche und drehte den Hahn zu.